welch Dämon unsere Seelen stets gefangen hält. Ich muss erfahren, warum der Mensch es zulässt, dass er selbst nicht zählt. Warum nur schwelgt er in Mord und in Wahnsinn? Was macht ihn kleiner, als er es verdient? Irgendwas hindert ihn in seinen Kräften. Des Teufels Kind ist, wer Böses sind, Gutes schmäht. Ich muss den Weg ins Innere der so gequälten Seelen gehen und such danach, wie Gut und Böse trennen, dass sie eigen stehen. Eines ist sicher, das Böse ist stärker, das Gute verliert den verzweifelten Kampf. Ich muss den Weg für das Gleichgewicht finden, das Seelenglück geb ich ihm zurück, für ihn heim. Ich muss dahin, was niemand gewagt hat zuvor, den Schlüssel zu finden zum Tor, das von sinnlosem Leid und Verfall uns befreit. Doch wie soll's gehen? Ich muss es sehen. Oh Gott, für mich, zeig mir, wie ich gewinn. Deine Weisheit, die brauch ich. Henry Jekyll wird folgen, wo immer auch hin. Ich muss sie sehen, die Wahrheit, die niemand sonst kennt. Vom Weg anderer Menschen getrennt, gib mir Mut, um zu gehen und die Wahrheit zu sehen. Und ich werd gehen. Ich muss verstehen.